Wir schützen die Sowjetunion ist ein Lied der damaligen Agitpop-Truppen. Mitglieder des Sturmtrupp Alang hatten es von einer Reise in die Sowjetunion mitgebracht. Die Übersetzung stammt aus dem Jahre 1931 und wurde von Willy Karsch für die Agitpop-Truppe Rotes Sprachrohr geschrieben.